göttliches Erleben. Ich glaube, die meisten wissen, was das ist. Ein Autoschlüssel. Wir haben in unseren Ferien Schlüsselerlebnisse gehabt. Ein Schlüsselerlebnis war, dass ich mit unserem Autoschlüssel unser Auto geöffnet habe. Und wir haben Verschiedenes gemacht und wollten dann starten. Andrea setzt sich ans Lenkrad, sagt, wo ist der Autoschlüssel? Gib mal. Ich sage, wieso? Der lag doch da. Wo lag der? Naja, hier auf dem Sitz. So, und dann fing die Sucherei an. Und ich kürze das ab. Wir sind dann erstmal an dem Tag da geblieben, wo wir waren. Weil irgendwann hat man ja Ahnung, es macht keinen Sinn, noch weiter zu suchen. Und nächsten Morgen sind wir aufgestanden und ich habe eine Schublade geöffnet und habe geguckt, hätte ja sein können, dass sie doch da ist, dass er doch da ist. Und Andrea hat irgendwas geöffnet und hat geguckt. Und naja, das haben wir so ungefähr 2 Stunden weitergemacht. Und dann haben wir gedacht, jetzt müssen wir uns irgendwas mal überlegen, wenn wir den Schlüssel nicht wiederfinden. Dann habe ich den ADAC angerufen. Ich dachte, man muss ja mal wissen, was man macht, wenn man seinen Schlüssel nicht mehr hat und da nicht weg kann, wo man gerade steht. Und während das noch auf Lautsprecher lief, diese Verbindung, haben wir weitergesucht. Und dann machte es mal immer dü, dü, dü, dü, dü. Was ist das denn jetzt? Also, okay. Nächster Versuch. Zentrale Citroën in Deutschland, Düsseldorf. Und gefragt, wir stehen hier 30 Kilometer westlich von Brest in Frankreich und können Sie uns eine Citroën-Werkstatt nennen, die hier irgendwo in der Nähe ist? Oh, 3 Angebote hatten die. Und dann standen wir da und haben überlegt, was machen wir jetzt mit den Adressen, die wir haben? So gut Französisch können wir nicht, dass wir irgendjemand erklären können, was uns da gerade so passiert ist und wie wir weiterkommen. Aber neben uns stand ein anderer Camper, 5 junge Leute. Und dann sind wir darüber und haben ihnen das versucht, auf Englisch zu erklären, um was es geht. Und die waren ganz hilfsbereit und haben auch erstmal in unserem Auto gesucht, ob sie noch was gefunden haben. Es war eine nette Begegnung, aber die eine Frau, die kam ganz gut mit Englisch klar, die hat dann gesagt, okay, ich telefoniere die Werkstätten ab. Und das hat sie gemacht. Und dann bekamen wir eine sehr hilfreiche Information. Ja, das geht, das Auto muss da in die Werkstatt. Ja, okay, das können wir irgendwie organisieren. Dauert ungefähr eine Woche, bis wir einen neuen Schlüssel haben. Es kann aber auch einen Monat dauern. Okay. Ich könnte jetzt vorstellen, wie man einem warm ums Herz wird, wenn man solche Nachrichten kriegt. Also gar keine Alternative. Wir müssen nochmal weitersuchen. Und dann haben wir das so gemacht, haben große Plane ausgebreitet. Und dann haben wir Beifahrertür, alles raus, was da so in der Seite stecken könnte. Alles wieder rein, war nicht. Fahrerseite, alles raus, alles wieder rein. Nochmal alle Sitze umgedreht, eine Schublade nach der anderen vorgenommen und ausgepackt, wieder eingepackt. Und irgendwann waren wir gefühlt zum 4. Mal an dem Gepäckteil oberhalb der Fahrerkabine zugange. Ich weiß ganz genau, was da oben liegt. Das gibt's gar nicht, dass da verschiedene Sachen drin liegen können. Das ist unmöglich eigentlich. Da liegt links ein Regenschirm und rechts ein Regenschirm und links die Plane für das Seitenfenster und rechts die Plane für das Seitenfenster. Und der Grill liegt da oben und das Gerät mit dem Solar, um Solar anzuschließen und die Regenjacken sind da oben und der Rucksack ist da oben. Ich weiß 100 Pro, was da oben liegt. Andrea räumt aus. Und dann findet sie den Schlüssel. Dann findet sie da oben drin den Schlüssel. Ja, wie kommt der denn da halt? Ich meine, gut, man freut sich, ne? Man freut sich, weil man sagt, okay, du brauchst jetzt nicht da bleiben. Du kannst jetzt weiterfahren. Und Die Leute, die haben sich auch mit uns gefreut, die neben uns standen und uns suchen geholfen haben. Und dann haben wir uns von denen verabschiedet. Die sind losgefahren, wir sind losgefahren und haben dann das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten, sind in dem Fjord, zu dem, in dem Brest liegt, da ist am nordwestlichen Ende ein Leuchtturm, Saint-Mathieu heißt der. Und dieser Leuchtturm steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer zerfallenen Klosterkirche. Eine ganz große Kirche, die kein Dach mehr hat und keine Fenster mehr hat. Wir sind da am Abend durch diese Kirche gelaufen und haben das auf uns wirken lassen. Das hat uns sehr beeindruckt. Das Thema offener Himmel, das Thema geistlicher Ort, das Thema Leuchtturm. Und dann begann irgendwo jemand in der unmittelbaren Nachbarschaft auf so einem Instrument, das die Schotten auch benutzen, zu spielen. Dudelsack, aber es gibt eine bretonische Form oder ein kleineres Gerät. Und da hörten wir so eine einfache Melodie, während wir da in dieser Kirche waren. Wisst ihr, das war für uns ein Moment der inneren Begegnung mit Gott. Das war total schön. Es war total schön, das mitzuerleben. Und Andrea sagte hinterher, sagt sie, Bernd, das ist doch wie manches im Leben. Eigentlich weißt du, es muss genau da sein, aber du weißt nicht, wo es ist. Eigentlich weißt du, dass es ist etwas verkehrt und es muss eigentlich eine Lösung geben, aber du findest die Lösung nicht. Und dann zu erleben, dass Gott Dinge sortiert und ordnet. Auf seine Weise. Also wir sind sehr dankbar für solche Erfahrungen. Und ich erzähle euch das hier, weil das auch für mich etwas zu tun hat mit dem Thema, über das wir an dem Gemeindewochenende nachgedacht haben und mit dem Thema, das mit dem heutigen Tag auch zu tun hat. Mit anderen, für andere. Wir haben an dem Gemeindewochenende eigentlich nachgedacht über so einen Dreiklang. Der erste Dreiklang war miteinander, füreinander, hat mit uns zu tun. Der zweite Teil des Dreiklangs hat mit anderen zu tun und für andere. Und der dritte, das war dann am Sonntag die Predigt mit Christus, für Christus. Dieser mittlere Teil mit anderen, für andere, der ist nach meinem Dafürhalten ein bisschen zu kurz gekommen an dem Wochenende und darum habe ich gedacht, ich möchte das heute Morgen nochmal aufgreifen und es tun, auch mit diesem Text, den wir gehört haben. Wir sind unterwegs. Wir miteinander als Gemeinde, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs als Christen. Und wo sind wir unterwegs? Wir sind unterwegs in dieser Welt. Sie ist menschlich gesehen unser Zuhause, geistlich gesehen ist sie es nicht. Aber wir sind unterwegs in dieser Welt. Und wir begegnen immer und immer wieder Menschen. Und dieses anderen Menschen zu begegnen und mit ihnen unterwegs zu sein, das ist ein Teil auch unseres geistlichen Lebens. Interessant ist, der Apostel Paulus, der ja den Brief an die Korinther geschrieben hat, Apostel Paulus hat, er war gelernter Zeltmacher oder auch Segelmacher. Und er hat in seinem Beruf, da wo er hinkam, in die Städte, in die Gegenden, wo er kam, hat er versucht, in seinem Beruf zu arbeiten. Er hat das gemacht um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber er hat das auch gemacht, um im Kontakt mit Menschen zu sein. Er hat auch andere Schienen des Kontaktes zu Menschen gehabt. Er ist zum Beispiel dahin gegangen, wo er vermutete, dass es Menschen gibt, die eine Achtung vor Gott haben. Er ist in die Synagogen gegangen. Aber manchmal ist er eben auch auf dem Marktplatz gewesen. Hat da, wo er unterwegs war, versucht, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Was hat ihn angetrieben dazu? Der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Der Auftrag, der uns gegeben ist, Matthäus 28 steht das ja so, dieser sogenannte Missionsbefehl, geht hinaus in alle Welt. Macht zu Jüngern alle Menschen. Tauft sie und lehrt sie, all das zu tun, als so zu leben, wie es zu Menschen gehört, die mit Gott unterwegs sind. Dieser Missionsbefehl ist sozusagen unser Auftrag, bewusst, um mit Menschen unterwegs zu sein, zu denen wir nicht sagen würden, Bruder so und so oder Schwester so und so, die nicht in diesen Kontext christlicher Gemeinde gehören, aber das Ziel ist, dass sie in eine Gemeinschaft hinein eingeladen werden zu Gott. Und dass sie Teil dieser Lebensgemeinschaft mit Gott werden. Darum geht's in diesem Abschnitt, wie Paulus denn eigentlich umgeht oder wie er uns schreibt, dass wir umgehen sollen mit Menschen, die nicht Glieder unserer Gemeinde sind, sondern die sozusagen eingeladen werden sollen. Vielen Dank, dass wir diesen Text gehört haben. Ich möchte gerne über drei Aspekte mit euch nachdenken dabei. Das erste ist dieser Aspekt, wo stehe ich eigentlich? Der zweite ist der Aspekt, wo steht denn der andere? Und das dritte, welches Ziel verfolgen wir? Da greife ich nochmal auf, was ich jetzt eben so kurz habe aufleuchten lassen mit dem Missionsbefehl. Und ich finde das total interessant, wenn wir uns diesen Textabschnitt angucken, der beginnt mit den Worten, ich bin also frei und von niemand abhängig. Ich finde das eine klasse Aussage, oder? Ich bin frei. Ich bin von niemand abhängig. Paulus konnte das für sich so sagen und der Sachzusammenhang an dieser Stelle im biblischen Abschnitt macht deutlich, dass Paulus das sagt, weil er sich die Freiheit genommen hat, für seinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen und sich nicht in eine Abhängigkeit von Gemeinden zu begeben, indem er sich bezahlen lässt für die Arbeit, die er macht. Aber diese Aussage, ich bin frei, ich bin von niemand abhängig. Das ist eine Stellung, die wir jetzt auch erstmal gewinnen müssen. Ich bin frei. Warum kann ich das so sagen? Weil ein Mensch, der zu Jesus Christus gehört, durch die Abhängigkeit zu Christus in eine Unabhängigkeit von anderem gegangen ist. Das ist das Geschenk. Dass da, wo wir unser Leben an Jesus binden, er uns Freiheit gibt zum Leben, das Leben zu gestalten, wie es ihm entspricht. Und wisst ihr, das ist ein Punkt, der uns gleichzeitig auch mit vielem in Konflikt bringt. Ich darf als Christ aufrecht stehen. Ob ich es tue, ist eine andere Frage. Aber ich darf als Christ aufrecht stehen. Warum? Weil die Bindung meines Lebens, die Abhängigkeit meines Lebens, eine Abhängigkeit ist, zu Jesus Christus, der sein Leben für mich gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr viel mit kleinen Kindern zu tun habt. Meine Frau hat das. Infolgedessen kriege ich ganz viel davon mit. Und wer selber Kinder hat, beobachtet das auch. Kinder, die sicher sind in ihrer Beziehung zu ihren Eltern, bewegen sich mit großer Freiheit und Selbstverständlichkeit auch in einer ihnen fremden Umgebung. Fällt mir immer wieder auf. Gestern waren wir am Nachmittag in der Nähe von Sittensen. Da gibt es ein kleines Freizeitheim, Lee. Und die Pfadfinder der FEG Norddeutschland, die Liekedeler, haben ein Jubiläumslager dort gehabt. 20 Jahre besteht die Arbeit der Liekedeler. Und wir sind gestern deshalb dahin gefahren und unsere Enkeltochter Samara mit ihren knapp 3 Jahren, die kam auf den Platz. Dann guckte sie sich erstmal so ein bisschen um. Aber es hat nicht sehr lange gedauert und sie war unterwegs und guckte sich überall um. Warum? Weil sie auf diesem Platz Menschen begegnete, die sie schon mal gesehen hatte, weil ihre Mama da war, weil sie Dinge sah, die für sie interessant waren. Sie war nach kurzer Zeit nicht unsicher in dem sich bewegen da. Und ich glaube, das hat eine ganz große Bedeutung. Wo bist du verankert eigentlich? Paulus sagt, ich bin frei und von niemand abhängig. Warum? Weil ich zu Christus gehöre. Er ist mein Halt. Er ist der, an dem ich verankert bin. Also das ist für mich der erste wichtige Punkt. Das zweite, im Blick auf die Frage, wo stehe ich, ist, wem bin ich denn verpflichtet? Oder was ist denn eigentlich das für mich Verpflichtende? Interessant ist, dass in diesem Bibelabschnitt wir einer Aussage begegnen, die heißt, es bedeutet nicht, dass ich mich nicht an irgendwelche Ordnungen halte, sondern ich befolge das Gebot Christi. Also ich bin frei, das haben wir festgehalten, aber ich lebe auch nach einer bestimmten Leitlinie. Ich bin im Vers 21 hier, wo das so formuliert wird. Kapitel 9, 1. Korinther 9. Ich bin dem verpflichtet, was Christus uns sagt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen überlegen. Ihr kennt euch ja auch aus. Was sagt Christus uns? Nehmt mal das Beispiel Bergpredigt. In der Bergpredigt wird uns etwas gesagt über Lebensgestaltung. Und die ist nicht für jedermann zugänglich. Oder wenn wir dann hineingucken in das Johannesevangelium, dann merken wir zum Beispiel im Kapitel 15, dass Jesus eine Zuspitzung hat für das, was für Menschen gilt, die zu ihm gehören. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt. Eine Aussage für das Miteinander unterwegs sein, auch als Christen, aber auch darüber hinaus. Und Jesus sagt uns in der Bergpredigt, deshalb habe ich diese beiden Punkte so genannt, liebt eure Feinde, tut denen wohl, die euch hassen. Wir sind herausgefordert. Wir sind herausgefordert zu einer Lebensgestaltung, die sich nicht deckt mit dem, was wir allgemein sehen. Christen sind nicht unterwegs und benutzen vor allen Dingen ihre Ellbogen. Sondern Christen sind unterwegs in einer Verantwortung, einer Verpflichtung, das weiterzugeben, was Christus ihnen gegeben hat. Seine Liebe. Seine Liebe. Also wo stehe ich? Ich bin Christus verpflichtet, dem Gesetz, das er uns gibt. Und ein drittes, was dazu gehört, ist bei dem, wo stehe ich? Ich handle um des Evangeliums willen. Ich handle um des Evangeliums willen. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Bitte, Gott hat diese Welt, in der wir auch unterwegs sind, hat diese Welt so sehr geliebt, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wo stehe ich? Ich stehe da, dass ich handle diesem Evangelium gemäß. Warum? Ich möchte auch selbst Anteil haben daran. Das ist mein Motiv. Wo stehe ich? Ja, wo stehen die anderen? Paulus nennt hier ein paar Beispiele und sie stehen für Menschengruppen, denen wir begegnen. Ich will das einfach nochmal so ein Stück deutlich machen. Wo steht der andere? Paulus sagt, ich bin frei, ich bin von niemand abhängig, aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Punkt, Punkt, Punkt. Bin ich bei Menschen, die ohne diese Gesetze leben, dann passe ich mich ihnen an. Wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Ich stelle mich ihnen gleich, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige zu retten. Paulus lebt in seiner Umgebung, er begegnet Menschen sehr unterschiedlicher Art, ihrer Herkunft, ihres Denkens, ihrer Religiosität, und er begegnet ihnen immer so, dass sie nicht durch die Begegnung mit ihm konfrontiert werden mit etwas ganz anderem, sondern dass sie geöffnet werden für das, was er ihnen sagen kann. Das ist ein Unterschied. Paulus hat mit den Menschen gelebt, so wie es für sie nötig war, um eine Öffnung für das Evangelium zu erreichen. Also, das war für uns total interessant. Wir haben in unserem Trupp, mit dem wir so gelegentlich mal als Motorradfahrer unterwegs sind, einen Mann, der war Nachbar von einem Gemeindemitglied aus der FEG in Hannstedt. Und die beiden haben sich kennengelernt, weil sie beide mit dem Motorrad unterwegs waren. Und dann hat der eine zu dem anderen gesagt, du, wir fahren manchmal übers Wochenende weg. Hast du nicht mal Lust mitzukommen? Ja, hat er sich das überlegt. Und weil er sich dann doch nicht so traute, hat er seinen beiden Brüdern noch Bescheid gesagt. Dann sind die zu dritt gekommen und sind mitgefahren. Und das war vor 11 Jahren. Und vorgestern hat mir dieser Mann gesagt, weißt du was, Bernd, ich fahre jetzt das 11. Mal mit in diesem Jahr. Und wir sind, nur einmal konnte ich nicht. Und es ist interessant zu merken, diese Begegnungen haben in seinem Leben etwas bewirkt, nämlich sein Nachdenken und sein Rechnen mit Gott. Sein Nachdenken über Gott und sein Rechnen mit Gott. Ich finde das total faszinierend. Warum? Wir sind einander begegnet auf dieser Ebene des Hobbys. Aber in diese Begegnung floss etwas ein, was ihm den Horizont geöffnet hat für die Wirklichkeit Gottes. Paulus sagt, ich begegne vielleicht Menschen, die, das mosaische Gesetz ist hier das Beispiel, Menschen, die aus dem Judentum kommen, Menschen, die von klein auf gelernt haben, dass alles im Leben seine Ordnung hat. Man muss ja auch haben, weiß ich schon. Aber im Judentum ist das so, halte das Gesetz und du wirst dadurch leben. Das ist ein Irrtum, das kann gar keiner. Das geht gar nicht. Das Gewinnen des Heils, des persönlichen Heils, das Gewinnen eines wirklich lohnenswerten Lebenszieles ist eigentlich durch das Halten von Ordnungen unmöglich. Unmöglich. Du wirst daran scheitern. Aber Paulus sagt, wenn ich solchen Menschen begegne, dann werde ich nicht sagen, das ist alles Humbug, lass das weg, sondern ich werde mich an diese Ordnungen halten. Die schaden mir ja gar nicht. Aber ich halte mich nicht in dem Sinne an die Ordnungen, dass ich von diesen Ordnungen das Heil meines Lebens erwarte. Denn ich weiß, Christus ist der, der meinem Leben Heil gibt. Aber in der Begegnung mit diesen Menschen sage ich nicht, das ist alles blöd, was du machst, sondern ich achte sie und ich versuche, so mit ihnen unterwegs zu sein, dass ich sie nicht sozusagen konfrontiere mit der Unsinnigkeit ihres Tuns. Nein, ich, in dem Rahmen, wie ich das kann, halte ich mich an ihre Ordnungen. Ich möchte nicht provozieren. Ich möchte gewinnen. Ich möchte gewinnen. Man könnte ja jemand sagen, ja, man muss auch mal konfrontieren. Ja, natürlich muss man das mal. Aber nicht im Grundsatz, immer nur. Und dann haben wir diese zweite Gruppe, von der Paulus hier schreibt, von den Griechen wird hier gesprochen. Ja, oder von den Nichtjuden, Menschen ohne Gesetz. Und da sagt er, ihnen begegne ich, als würde es für mich kein Gesetz geben. Aber es gibt ein Gesetz für mich. Das Gesetz, das es nämlich für mich gibt, ist das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Menschen mit seiner Liebe zu begegnen. Das, was Christus uns gegeben hat, die Ordnungen, die er uns gegeben hat, ist das, was er uns vorgelebt hat. Er ist mit der Liebe Gottes in diese Welt gekommen und hat uns Gottes Liebe gezeigt. Und ich kann mit großer Freiheit mich mit einem Menschen bewegen, der anders lebt als ich, aber ich achte dennoch das, was mir um Christi willen wichtig ist. Daraus ergibt sich meine Gestaltung. Ich greife nochmal auf, was ich gestern wahrgenommen habe. Ich bin Menschen begegnet, weil es dieser Jubiläumstag war bei den Pfadfindern, die zum Teil einige Jahre gar nicht mehr dabei sind. Aber aus diesem Anlass sind sie gekommen. Aber ich habe auch Jugendliche gesehen, die durch die Arbeit der Pfadfinder innerlich ein Zuhause gefunden haben, im Glauben. Ein Junge war dabei, den ich kenne, weil der aus Hannstedt kommt auch, und ich habe mich total gefreut zu sehen, dass so ein Junge dabei ist, jetzt schon über 5, 6 Jahre. Das ist so der Zeitraum, den ich ungefähr übersehen kann. Und es hat etwas damit zu tun, dass er in den Leitern der Pfadfindergruppe in Hannstedt ein Gegenüber gefunden hat, die ihn ermutigt haben, einen neuen Weg einzuschlagen. Ein Kollege von mir, der hat angefangen, in seiner Gemeinde, wo er tätig ist als Pastor, eine Pfadfinderarbeit aufzubauen. Jemand aus seiner Gemeinde hat ihm ein Grundstück zur Verfügung gestellt, wo er solche Dinge machen kann. Und er hat mir jetzt erzählt, als ich ihn vor einigen Tagen traf, dass er sagt, Bernd, wir haben 50 Kinder, die regelmäßig in unseren Gruppenstunden sind, Pfadfinder. Und die Warteschlange ist lang, weil mehr schaffen wir einfach nicht. Und dann sagt er, passiert das, dass in der Gemeinde Leute sagen, wofür brauchen wir die denn eigentlich? Die kommen ja gar nicht hierher. Und er sagt dann, die wissen nichts. Wir machen eine Arbeit mit der Pfadfinderarbeit, indem wir Kindern helfen, eine Spur für ihr Leben zu finden. Und wir sind bewusst, eine christliche Pfadfinderarbeit. Eltern, die ihre Kinder anmelden, schätzen das, was wir tun. Ich habe mich total gefreut, gestern diesen Jungen da zu sehen, den ich eben schon seit einiger Zeit kenne, weil sie in Hannstedt, die Familie in Hannstedt wohnt. Und ich merke, das hat etwas damit zu tun, dass es da 2, 3 Mitarbeiter gibt, die sagen, wir tun diese Arbeit. Wir tun diese Arbeit an Menschen und mit Menschen, die ihr geistliches Zuhause noch lange nicht innerhalb des Glaubens haben, aber die dafür offen sind. Und ein junger Mann war mit dabei, habe ich gestern auch kurz gesprochen, ein Klassenkumpel von einem meiner Jungs. Seine Eltern haben keinen Bezug zum Glauben. Er sagt, ich bin so froh, dass ich Jesus kennengelernt habe. Ich bin so froh, dass ich in dieser Arbeit mithelfen kann, dass Kinder eine Spur für ihr Leben finden. Ihr merkt, wie hier Geistliches und Menschliches und wie Nicht-Geistliches und Geistliches sich begegnet. Ich erzähle euch das einfach, weil ich glaube, dass Paulus genau das gemacht hat. Er hat überlegt, wie muss ich mit den Menschen umgehen, denen ich begegne, mit denen, die alles nach einer bestimmten Ordnung haben müssen oder denen, die ohne solche Ordnungen leben. Es gibt ja noch eine dritte Gruppe, die hier genannt wird. Menschen, die in ihrem Gewissen oder in ihrer Art gefangen sind. In meiner Bibelübersetzung, die Hoffnung für alle, ältere Ausgabe, habe ich hier steht, wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch schwach ist und die unsicher sind, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Wer es auch sei, ich stelle mich ihm gleich, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Ein Studienkollege von mir wurde Pastor in einer Gemeinde im Hessischen. Und er kam aus einer Ecke in Deutschland, in der man gerne Wein trinkt. Zu unserer Studienzeit gehörte das ein frisches Brot, eine gute Mettwurst, ein Stück Butter und eine Flasche Wein. Das war ein Fest. Und dann kam er in diese Gemeinde und stellte fest, es gibt hier eine Reihe Leute, die Alkoholiker sind. Ich besuchte ihn irgendwann und dachte, naja, gleich holt er jetzt seine Flasche Wein raus und wir trinken mal einen Wein zusammen. Und er sagte, Bernd, bei uns hat sich ein bisschen was geändert. Oh, sage ich, erzähl mal. Und dann hat er genau das erzählt. Sagt er, Bernd, ich habe keinen Wein mehr in meinem Haus. Ich möchte nicht, dass irgendjemand der Menschen, mit denen ich hier in der Gemeinde Arbeit zu tun habe, durch mich dazu verleitet werden, Alkohol zu trinken. Respekt. Respekt. Und eine geistlich gesunde Konsequenz hat mich beschäftigt und begleitet auch und mich selbst aufmerksam gemacht auf solche Zusammenhänge. Paulus sagt, ich begegne Menschen, die unsicher sind, die empfindlich sind, die ängstlich sind, die vielleicht in Bindungen hängen. Dann will ich mich so verhalten, dass ich nicht für sie zu einem Stolperstein werde, sondern dass ich sie gewinnen kann für das Evangelium, für Christus. Und ihr merkt schon, ich bin, habe das jetzt ein zwei, dreimal angesprochen, ihr merkt schon, es geht um die Frage, welches Ziel verfolgen wir eigentlich? Welches Ziel verfolgen wir eigentlich? Wir verfolgen das Ziel, Menschen für Christus zu gewinnen. Wir verfolgen das Ziel, dass Menschen das erfahren, was wir als die gute Botschaft beschreiben. Dass Menschen das erleben, was wir selber erlebt haben, dass unser Leben erneuert und verändert wird durch die Begegnung mit Christus. Das möchten wir. Das möchten wir. Und egal, wo wir sind, egal, was wir tun, das haben wir im Blick. Das haben wir im Blick. Es gilt für uns als Gemeinde. Deshalb ist dieses mit anderen und für andere so wichtig. Ich glaube, das ist das, was wir als Aufgabe als christliche Gemeinde zu leben haben und auch ganz persönlich zu leben haben. Missionar sein, sag ich mal, wo immer ich bin. Aber nicht in einer aggressiven oder vielleicht sogar überheblichen Weise, nicht nach dem Motto, du, ich sag dir mal, was sich in deinem Leben ändern muss, sondern eigentlich auf die Art und Weise, dass wir, wie Jesus das gemacht hat, zu den Menschen gegangen sind. Die, die ihn gar nicht wollten, die haben ihn einen Freund der Zöllner und Sünder genannt, der Weinsäufer und. Aber die Menschen, denen er diesen Blick auf die Wirklichkeit Gottes vermittelt hat, diese Menschen haben ihn geliebt. Warum? Weil er zu ihnen gegangen ist. Weil er es ausgehalten hat, bei ihnen zu sein. Ich glaube, es ist unsere Verantwortung. Missionar sein, wo immer ich bin. Und eine Perspektive geben für das Evangelium. Ich erzähle Ihnen nochmal von dem Motorradfahrer, der inzwischen mein Nachbar ist, schon seit ein paar Jahren, weil wir, als er eine Wohnung suchte, ihm das vermitteln konnten, das Haus neben uns. Er sagt, Bernd, kannst du dir das vorstellen? Ich fahre manchmal für mich ganz alleine am Elbufer entlang. Und was mache ich dann? Dann singe ich Choräle. Er hat ja seinen Helm auf, hört ja keiner. Es ist auch nicht, geht auch nicht um andere, aber für ihn. Es ist Ausdruck dessen, was in seinem Herzen los ist. Und ich finde das toll. Ich freue mich daran. Ich freue mich daran. Beziehungen leben, das ist das, wozu wir aufgefordert sind. Beziehungen zu leben zu Christen, darüber haben wir nachgedacht an dem Wochenende, als wir zusammen waren, aber eben auch zu den Nichtchristen. Und ich frage euch einfach mal, wie lebt ihr Beziehungen zu den Menschen, die nicht zu Christus gehören, in eurer Umgebung? Was macht Nachbarschaft aus für euch? Und greift das da mit hinein, was ihr selber empfangen habt? Ich habe mir notiert, wir sollen Brückenbauer sein. Brückenbauer sein zu Christus hin. Und dann hat mir eine Frau ein Buch geschenkt zu einem Geburtstag über die Brücken Hamburgs. Oh, das fand ich gut. Es gibt ja über 2000 Brücken in Hamburg. Und dann hat sie gesagt, Bernd, du hast immer gesagt, dass du Brückenbauer sein möchtest. Und jetzt schenke ich dir mal ein Buch, wo du diese Brücken mal alle sehen kannst und drüber was lesen kannst. Und dann hat sie gesagt, aber du weißt schon, ne? Wer Brücken, auf denen trampelt man rum. Ja, das ist wohl auch wahr. Das ist wohl auch wahr. Und dennoch ist das unsere Aufgabe. Jesus hat eine Brücke gebaut zu Gott. Was mit ihm passiert? Er ist gekreuzigt worden. Aber er ist auferstanden und er lebt. Und unser Leben kann doch nicht anders aussehen als seins, oder? Wir sind unterwegs mit Menschen unserer Umgebung, um ihnen die frohe Botschaft, die Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus nahezubringen. Und wir müssen es auf ganz unterschiedliche Weise tun. So unterschiedlich, wie die Menschen sind. Und wir müssen es auch tun auf die Weise, wie wir es tun können. Denn dazu hat Gott uns da oder da oder da hingestellt. Er möchte, dass wir seine Leute sind in dieser Welt, mit anderen und für anderen. Ich habe mir einen Satz noch notiert aus dem Galaterbrief. Da sagt Paulus, ich lebe, aber jetzt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Vertrauen auf den, der mich geliebt und der sein Leben für mich gegeben hat. So sind wir unterwegs. Als Menschen, die verankert sind in Jesus Christus und die das weitergeben möchten. Wir möchten weitergeben, was wir selber als gute Nachricht, als gute Botschaft für unser Leben erfahren haben. Gott segne uns dabei. Ich finde, lasst uns einen Moment Zeit nehmen. Einen Moment Zeit nehmen, um miteinander zu beten. Vielleicht ist es euch so ergangen, wie es mir ergangen ist in der Vorbereitung dieser Predigt, dass mir Menschen gedanklich begegnet sind. Man sitzt da und liest einen Bibeltext, schreibt Gedanken dazu auf. Dann liest man das nochmal durch und dann fallen einem Leute ein, mit denen man unterwegs war vielleicht. Vielleicht ist euch das auch so gegangen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander beten. Beten und vor Gott aussprechen, was uns bewegt, worüber wir nachdenken und vielleicht auch ihm Leute nennen, die uns eingefallen sind jetzt. Lass uns eine Gebetsgemeinschaft haben und ich schließe diese Zeit miteinander mit uns ab.